Fanboys. Heute mit dem Marcel. Ja, hallo. Und mit dem Martin. Ja, hallo. Das war's aber auch schon. Wir sind zu zweit. Letzte Woche waren wir zu viert, oder? Waren wir auch zu zweit. Davor waren wir aber zu viert. Bist du? Ach ja. Wir waren schon mal zu viert. Ja, wir waren irgendwann mal zu viert. Aber gerade ist immer schwierig, terminlich. Und für mich wird es ja dann die nächsten Wochen schwierig, weil da bin ich ja bei Desert Bus. Aber ich zähle ja, seit es Fanboys gibt, zähle ich ja die Jahre nur noch in Desert Bus. Ja. Es ist auch einfacher geworden, seit Desert Bus nicht mehr Nummern hat, sondern einfach Jahreszahlen. Aber nun ja. Gut, aber bevor wir hier noch weiter abschweifen und im Hintergrund übrigens eine Katze schreit, die gerade unglücklich ist, falls ihr das hört, zum Zahlenfakt 389. Ja, ich glaube, viele von euch Zuhörern kennen das, wenn ihr die Hausaufgaben nicht richtig gemacht habt und noch schnell ganz kurz mal reinschaut, bevor die Schule anfängt. So ungefähr habe ich heute den Zahlenfakt rausgesucht, die 389. Ich habe mich schon gewundert. Directory Server Documentation vom Directory Fedora Projekt. Keine Ahnung, was das ist. Ich habe mir das natürlich dann pflichtbewusst angeguckt und das ist ein LDAP Server. Ein LDAP Server. Ja gut, schön. What's new on Port 389? Das hätte ich vielleicht machen sollen. Du kannst da links oben auf 389 klicken und dann steht da The Enterprise Open Source LDAP Server for Linux. So, und dann erklären sie einem noch, dass LDAP ja nicht nur für Adressen, Identities, Gruppen und Organization Data ist, sondern dass man damit auch Structured NoSQL Data serven kann im Netzwerk. Aber wer macht das bitte? Bitte keine Zuschriften. Ja. Aber weißt du, die haben jetzt seit Jahren auf die Folge 389 gewartet. Hm. Und sich nur deswegen so benannt. Ja. Wer mehr wissen möchte über den 389 Directory Server, der kann im Channel 389 auf irk.freenode.net um Hilfe fragen. Ja, schön. Dann kommen wir zu den großen Neuigkeiten. Gestern begab es sich, vorgestern war das schon, dass Apple so ganz heimlich still und leise irgendwann nachmittags plötzlich gesagt hat, übrigens, es gibt neue AirPods. Ja. AirPods Pro. Und sie sehen ein bisschen aus, als hätte der Millennium Falcon ein Verhüterli bekommen. Der Millennium Falcon ein Verhüterli? Ja, die alten sahen doch aus wie der Millennium Falcon. Ja, findest du? Ja, also mit so einem... Also wenn man... Mit so einer Stange dran. Wenn man die Stange ignoriert. Wenn man da eine Stange dran löten würde. Wenn der Millennium Falke aus wie eine Ente, oder? Wenn der Millennium Falke aussehen würde wie ein AirPod, dann sehen sie so aus wie ein Millennium Falke. Nein. Sie sehen. Also hübscher sind sie nicht geworden, finde ich. Sie sehen aber hübscher im Ohr aus, finde ich tatsächlich. Ah, stimmt, ja, genau. Das war ja auch Plan. Ja, weil also der Stöpsel. Weil man ja jetzt gegen Google auch mithalten muss. Genau. Der Stöpsel verschwindet halt gut im Ohr und dann sieht es halt eher so aus wie die AirPods in den Memojis. Sprich, nicht so lange Stängel am Ohr. Und ansonsten. Aber muss das nicht eine wahnsinnig tolle, super fantastische Nachricht für dich sein, weil du hattest doch eins dieser Ohren, die falsch, you have a wrong ear. Ohren. Das ist so, ja, das ist so nicht ganz korrekt. Also ich habe schwierige Ohren, aber die AirPods hatten darin jetzt minimale Probleme. Also das hat schon immer ganz gut funktioniert. Aber an sich mag ich halt Stöpsel in Ears schon lieber als so, also so halboffene in Ears sozusagen. Also was halt die AirPods sind, die halt nur so halb drin stecken, mehr oder weniger. Und dementsprechend bin ich natürlich auch Zielgruppe, habe dann irgendwie gleich geguckt, kann ich online kaufen, aber ich habe das zu spät gesehen. Ich war irgendwie, weiß nicht, eine Stunde nachdem offiziell vorgestellt wurde, war ich im Apple Store online und dann war noch Lieferzeit 30. Und dann habe ich es in den Warenkorb gelegt und dann bekam so eine Nachricht, oh, die Dinge in deinem Warenkorb haben sich im Liefertermin verschoben. Und dann war der Liefertermin der 4. So, und dann habe ich mir natürlich gedacht, okay, das bringt mir ja nichts, wenn ich jetzt am 31. für 3 Wochen nach Kanada fliege. Dann ist das ja alles doof. Und dann habe ich tatsächlich was gemacht, was ich jetzt schon eine Weile nicht mehr gemacht habe und was mich so ein bisschen nostalgisch gestimmt hat fast. Ich bin heute Morgen tatsächlich zum Apple Store gefahren, hier am Kurfürstendamm. Oh, wow. Und habe mich angestellt und habe mir vor Ort ein Gerät gekauft. Was? Du kannst uns schon live berichten jetzt? Ich kann live berichten. Ich habe hier AirPods Pro. So. Ja, nee. Ich finde sie sehr gut. Sie haben tatsächlich, also das Noise-Canceling-Feature ist tatsächlich angenehm. Vor allem, weil ich halt mit den anderen AirPods, mit den originalen AirPods, schon ein bisschen das Problem hatte, dass wenn ich draußen an einer dicht befahrenen Straße irgendwie einen Podcast höre, dass es dann von der Lautstärke schon schwierig wird. Da muss man schon ganz aufdrehen. Und da ist das tatsächlich jetzt eine gute Abhilfe, weil also mit Noise Cancellation und sowieso mit Stöpsel hast du halt dann noch mehr Spielraum und musst auch nicht den Podcast so laut aufdrehen, sprich ist auch noch gut für die Ohren. Ich habe gelesen, sie haben jetzt endlich eine halbe Stunde weniger Battery Life. Ja, das war ja lang gewünscht und dann Spaß beiseite. Das ist natürlich so ein bisschen der Wehmutstropfen. Wenn man mal aktive Noise Cancellation haben will, dann geht das natürlich auf die Batterielaufzeit. Aber ehrlich gesagt, ob das jetzt, also ich glaube nicht, dass man das viel merkt. Vor allem, ich lebe jetzt auch schon eine Weile mit den abgenudelten alten AirPods, die sicherlich keine 5 Stunden Laufzeit mehr haben. Ja. Die Noise Cancellation ist wahrscheinlich immer an, oder? Die kann man. Nee, das kannst du tatsächlich umstellen, sowohl auf der Uhr als auch auf deinem Telefon, als auch am Gerät, also am Stöpsel selber. Fangen wir mal an mit dem Telefon. Da hast du halt im Control Center, also wenn du oben rechts runter swipest, kannst du quasi auf den Volume Bar klicken, so Deep Press, und dann kriegst du dann eine Auswahl. Mein Kater frisst gerade Alkohol-Vibes, das ist nicht gut. So, jetzt ist es besser. Kriegst du so ein Auswahl-Ding, wo du zwischen 3 verschiedenen Modis wählen kannst, nämlich einerseits Noise Cancellation, andererseits keine Noise Cancellation, sprich Off. Und der dritte ist Transparency, was bedeutet, dass dir die Umgebungsgeräusche, die die Mikrofone aufzeichnen, mit in die Ohren reingemischt werden. Ah ja, ach, interessant. Ja. Und wie gesagt, du kannst es auch am Kopfhörer umschalten. Das ist so ein bisschen der einzige Wehmutstropfen an den Dinger. Sie haben nicht mehr dieses, du haust einfach auf dein Ohr drauf und dann passiert was, Fernsteuerdings, sondern sie haben jetzt sogenannte Force-Sensoren. Das sind am kleinen Stängel unten so dünne Pads, die man relativ fest drücken muss. Und wenn man die kurz drückt, dann ist es halt Play und Pause. Und wenn man sie lang drückt, dann kann man entweder Siri anschalten oder halt zwischen Transparency und Noise Cancellation Off wählen. Ah ja. Naja, dieses Draufhauen aufs Ohr, muss ich sagen, in letzter Zeit fand ich das eher unangenehm. Weil es so laut ist. Ha, ja. Ist das halt so eine Geste, die macht man halt nicht falsch. Ja. Also das ist halt so eine grobe, also deswegen gefällt sie mir halt, weil sie so grob ist. Aber ja, es ist jetzt eine Ungewöhnung, glaube ich, da, dass man diesen Stängel ein bisschen presst, aber ist alles marginal. Wie ist es denn mit dem Fit? Du hast jetzt, also dass sie ins Ohr passen, du hast jetzt so einen Aufsatz aus Gummi oder so. Genau, das ist. Da gibt es mehrere, oder wie ist das? Genau, da sind so Silikonstöpsel drauf, wie man die halt von diesen In-Ear-Kopfhörern kennt. Es gibt insgesamt 3, die mittleren sind vorinstalliert und dann gibt es halt noch kleine und große. Und das besondere Witz ist, du kannst tatsächlich in den Einstellungen von den AirPods, die man übrigens unter Bluetooth findet, falls jemand Neues bei AirPods und sucht, kannst du unter den Einstellungen einen sogenannten Fit-Test machen. Und was das macht, ist, es überprüft sozusagen, ob du einen guten Abschluss hast. Also da machst du die rein und dann spielt er ein bisschen Musik ab und misst quasi über die Mikrofone, wie viel da rausblutet an Sound. Und dann sagt er dir, ob du die anderen Pads installieren solltest oder ob das gut ist so. Ah ja, ach so, also das ist dann auch der Fall, dass die Umgebung nicht mehr so viel mitbekommt, wie es jetzt ist, weil das ist ja genau. Schon einiges, also so ein Telefonat kann man oft auch gerne mal einfach mithören. Also ich habe jetzt noch keine Drittmeinung dazu eingeholt und persönlich ist es ja immer schwierig zu beurteilen, wie viel die Umgebung tatsächlich hört, aber ich würde davon ausgehen, dass du weniger Umgebungsbeschallung hast mit den Dingen. Dann habe ich noch zwei Fragen. Das erste ist der Preis. Absurd teuer. Du zahlst 280 Euro für die Dinger. Oh wow, okay. Ja. Also 100 Euro teurer als die normalen. Ja. Die alten kosten jetzt 180. Und die zweite Frage ist, Sweat and Water Resistant ja. sind die jetzt? Das heißt also so wie die erste Apple Watch? Ich glaube, ich weiß gar nicht, was die erste Apple Watch war, ob die IPX4 war oder 5, aber das ist auf jeden Fall jetzt IPX4, das heißt, leichter Regen und Schweiß ist potenziell halt okay, zumindest, also das ist das, was Apple offiziell sagt. Sie weisen auch darauf hin, dass im Laufe der Zeit dieser Siegel weniger werden könnte und dass man aufpassen sollte und bla, aber ich glaube, allein deswegen... Also deswegen würde ich mir keine Pros kaufen, weil ich bin auch schon mit den normalen irgendwie im Regen durch die Gegend gelaufen und da ist auch nichts passiert. Ja gut. Interessanter aber, ist der Wasserglas beziehungsweise der Kaffeetassentest. Ja, da müssen wir mal auf YouTube gucken, ob schon jemand seine AirPods da versenkt hat. Nein, muss man nicht. Du kannst auch mich fragen. Nein, ich meine die Pros. Achso, die Pros, ja. Da musst du auf YouTube gucken. Also bei den alten war es ja so, Wasser führt zu einer Minderung der Lautstärke, aber nicht unbedingt sofort zum Tod der Dinger. Ja. Und bei Kaffee natürlich auch, aber bei Kaffee oder anderen Liquids, die jetzt nicht so rein sind wie Wasser, ist es natürlich umso schlimmer, weil dann die Membran verklebt. Ich habe auch schon gehört von Leuten, die ihre AirPods mitgewaschen haben und die haben noch gut funktioniert. Also das ist immer so eine Frage, muss man natürlich Glück haben. Und also wenn sie im Gehäuse sind, ist es halt auch nochmal was anderes, als wenn sie quasi ins Glas reinfallen. Ja, oft geht auch einfach bloß das Mikro kaputt und sie funktionieren ja. als Kopfhörer noch. Ja. Ja, solche Sachen gibt es alles. Wie ist denn das mit der Ohrflora? Die Ohrflora? Du meinst, also ich habe ein bisschen Angst. Nee, ich habe ein bisschen Angst, wenn die jetzt noch dichter abschließen, dass es dann da nicht unbedingt so ist, wie es sein sollte, nämlich dass ein Ohr gelüftet wird. Ja, also du hast definitiv, also ich hatte ja auch schon diverse In-Ear-Dingsies in meinem Leben und du hast nicht dieses klaustrophobische Gefühl, das du mit manchen In-Ears hast. Wahrscheinlich, weil da auch so ein Luftschacht quasi ist, der von innen nach außen da Druckausgleich und Luft established. Also ich hatte auch schon die Situation mit anderen In-Ears, dass ich die drin habe und dann halt plötzlich alle Geräusche an meinem Kopf gehört habe und irgendwie mein eigenes Atem ganz laut und das ist alles nichts, was man haben will. Und das ist da jetzt in dem Fall nicht so schlimm. Es ist natürlich was anderes, als sie einfach nur so aufliegen zu haben, wie die alten AirPods. Das ist schon mal, also ist ein Unterschied. Aber ich glaube, also spätestens wenn du den Transparency-Modus anschaltest, dann hast du halt noch so auch dieses Gefühl von, du kriegst noch mit, was um dich rum passiert. Ja, ich meinte tatsächlich eher so, werden die dann schweißig innen oder also sammelt sich da die Luftfeuchtigkeit? Also ich persönlich schwitze jetzt nicht besonders viel in den Ohren, aber das ist wahrscheinlich eine persönliche Frage. Ich hatte, um jetzt so ein bisschen ins Eklige abzurutschen, mit den alten hatte ich immer das Problem, dass du ja doch immer ein bisschen Wachs-Build-up hast und die sehr schwer zu reinigen sind dahingehend. Ich glaube, da sind die neueren halt auch besser, weil sie halt nicht direkt im Ohr drin stecken, sondern weil halt einfach die Silikonstöpsel da drin stecken und die kann man halt auch einfacher sauber machen. Ich würde mir ja mal so eine Kooperation mit Dyson wünschen. Ich finde, die neuen sehen eh schon so aus. Und dann kannst du so diesen Stab zwicken und dann wird der Saugermodus aktiviert. Genau, saugen und blasen. Ja. Na gut, jetzt haben natürlich alle unsere Zuhörer abgeschaltet, weil es zu eklig geworden ist. Ja. Deswegen können wir, glaube ich, wahrscheinlich zu anderen News kommen. Ja. Das nächste große Ding war dann irgendwie auch Stunden später 13.2 auf allen Geräten gefühlt. Ich weiß gar nicht, iPad auch? Ja, iPad auch. Also iOS 13.2 kam für iPhone, iPad OS 13.2 für iPad und jetzt auch neu der HomePod hat auch ein Update bekommen und ist jetzt auch endlich auf iOS 13, namentlich iOS 13.2. Auf iOS kann man halt einerseits neue Features benutzen, zusammen mit seinem HomePod. Man hat ein paar Emojis mehr, unter anderem einen Fischotter, eine Auster und einen Orang-Utan und Kram. Und Falafel auch, ja. Ja, das sind die wichtigen Neuerungen. Die geschlechtsneutralen Emojis kommen erst noch, oder wie? Das weiß ich jetzt gar nicht, ob die da mit dabei sind. Ja. Ja, aber ansonsten, was war das große iOS 13.2-Feature noch auf dem Telefon? Irgendwas war da noch. Habe ich jetzt verdrängt und vergessen. Kann mehr neue Dinge. So, Punkt. Das Problem ist allerdings mit dem HomePod-Update, ist es so, dass da ist was nicht so ganz glatt gelaufen. Weil man will es ja eigentlich machen. Die neuen Features sind nämlich, dass das der HomePod dann auch den Benutzer erkennt und dementsprechend halt je nachdem, wer gerade sagt, hey Siri, was für Termine habe ich heute noch, dann eben die richtigen Termine vorliest oder halt gar keine, wenn er die Stimme nicht erkennt. Das Problem ist allerdings mit dem 13.2-Update, dass manche Leute halt dann irgendwie das aufgespielt haben und nicht gefunden haben, wo sie jetzt diese neuen Features benutzen und dann erstmal einen HomePod-Reset gemacht haben. Und dieses iOS 13.2 hat aber leider das Problem, dass es beim HomePod Reset dazu führen kann, dass der HomePod sich in einer Endlosschleife aufhängt und das Gerät damit die Funktionalität eines Ziegelsteins übernimmt. Ach ja, die schönen Geräte-Bricks. Ja. Ich war auch kurz davor, tatsächlich das zu machen. So, durch einen absoluten Zufall habe ich dann aber rausgefunden, wie man diese Features einrichtet. Nämlich ich hab meinen HomePod gefragt und der hat dann gesagt, also ich habe gesagt, hey, was für Termine habe ich heute noch? Und dann hat mein HomePod gesagt, ja, ich kann dich jetzt nicht sagen, aber du kannst jetzt in die Settings gehen, da und da und da und dann kannst du Personalize anschalten und dann erkenne ich dich auch. Das habe ich dann gemacht und dann ging es auch. Wer allerdings da jetzt seinen HomePod gebrickt hat und da immer einen lustigen Bootkreis und dann einen roten Kreis und dann wieder einen Bootkreis bekommt, der muss sich jetzt tatsächlich mit dem Apple Support in Verbindung setzen und kriegt dann wahrscheinlich ein neues Gerät. Wahnsinn. Ja, ich habe ja einfach auf den Dom gehört, der gesagt hat, warte auf 13.2.1. Das heißt, ich habe es noch nicht mal auf dem Handy drauf. Ja, ich glaube, die geschlechtsneutralen Emojis sind jetzt bei dem Update. Das ist auch gut. Zumindest sagt das Twitter. Ja. Darüber ist mir überhaupt erst aufgefallen, dass es die Fee in Blau und Pink gibt. Ah. Was ja auch irgendwie komisch ist, das so dann zu konnotieren, dass das dadurch dann männlich oder weiblich wird. Aber okay, es ist schwierig. Die geschlechtsneutrale ist dann grün. Ha, ja. Auch lustig. Ich finde es auf jeden Fall gut und interessant, weil ja, da bin ich gespannt, wie sich das dann auch anfühlt, die benutzen zu können. Ja. Ja, ansonsten haben wir noch Gerüchte im Angebot, nämlich dieser find meinen Schlüssel Tag von Apple hat jetzt einen Namen auch offiziell oder Gerüchte halber offiziell. Das Ding wird nämlich AirTag heißen. Macht ja auch irgendwie Sinn, dass die ganzen kleinen Sachen irgendwas mit Air heißen. Und ist wohl immer noch für bald angedacht, was auch immer das bedeutet. Die Frage ist, wie groß das Ding wird. Das ist die große Frage, die das irgendwie. Das ist wirklich total wichtig. Ich habe, ja. Weil wenn es klein genug ist, dann werde ich das überall hinpappen. Ja. Naja. Also für mich ist die Frage tatsächlich, ist es klein genug, um es an eine Katze dran zu kleben? Hängt von der Katze ab, wahrscheinlich. Naja, für so ein Katzenhalsband halt, meine ich. Ja, ja. Naja, mal sehen. Oh, dann kann ich das ja an meine an das Döschen von meinen AirPods dran kleben. Das ist, glaube ich, doppelt gemoppelt dann, weil die AirPods an sich ja auch schon. Nee, ja, aber die, das ist ja das Blöde, dass die lassen sich ja finden, wenn du einen außerhalb des Döschens hast. Hm. Weil mit dem kannst du koppeln und dann umschalten auf keine Ohrerkennung. Aber du kannst ja die Ohrerkennung nicht umschalten, wenn die Dinger im Döschen sind. Das ist ja so dämlich. Stimmt. Nein. Das können sie auch noch fixen. Vielleicht ist es sogar bei 13.2 schon gefixt. Ha, wer weiß. Können wir mal wieder unsere Zuhörer fragen. Genau, also was wir selbst nicht wissen, sourcen wir einfach aus, genau, wenn man das so macht. Gut, dann habe ich hier noch einen auf der Liste, der Game Club, der jetzt tatsächlich gelauncht ist. Ich glaube, wir haben auch schon mal drüber gesprochen hier. Das ist das neue Projekt von Eli Hodub, dem Touch Arcade ehemaligen Editor-in-Chief. Der hat sich ja jetzt entschlossen, die Curation zu machen für Game Club. Game Club ist ein Abo-Service, der quasi alte iOS-Spiele verkauft, die jetzt nicht mehr laufen auf iOS und die halt quasi auf neue iOS-Versionen portet und dann im Abo verkauft. Aber läuft das über den App Store dann? Ja. Und Apple erlaubt das? Das ist ja sehr, ja, sehr erstaunlich. So find kennt ich, man die ja gar nicht. Finde ich auch erstaunlich, aber ja, es ist offensichtlich darf man das. Sie haben dann so Sachen wie Pixen Love Rush, das ist was ich kenne. Ja, vielleicht liegt es daran, dass es ein Abo ist und du dann nicht einzeln für die Titel zahlst, sonst wäre das ein Store im Store. Super Great Box ist zum Beispiel auch mit dabei als ein Titel, den man sofort kennt. Mhm. Ansonsten ist da viel Zeug, von dem ich noch nie gehört habe, was jetzt irgendwie aber auch nicht viel bedeutet. So. Und auf der anderen Seite ist es natürlich eine Konkurrenz zu Apple Arcade. Ich finde es interessant, dass wir jetzt im zweiten Monat noch keinerlei Feedback haben. Was heißt Feedback? Also, ist es gut gelaufen? Irgendwelche Zahlen, was weiß ich. Ich bin da sehr gespannt, wenn Apple zum ersten Mal über irgendwas. Ich glaube, Apple wird sich da bedeckt halten. Also da ist ja, also das ist das Netflix-Modell so. Das ist einfach, ob das performt oder nicht, werden wir nicht erfahren. Und das wettert irgendwie auch, was die Zahlen angeht und das Service ist subsumiert. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir da irgendwie nie wissen, wie gut tatsächlich da die Downloadzahlen sind. Ja, möglich. Ja, aber gute Überleitung zum nächsten Thema. Wir waren irgendwie bei Abo-Service und Netflix. Apple TV Plus steht ja jetzt in den Startlöchern. Übermorgen ist es dann soweit. Und die Medien haben natürlich schon Zugriff und haben fleißig alle Serien schon geguckt, die es da gibt. Und das Urteil fällt so mittelgut aus irgendwie. Also es ist irgendwie, ich habe jetzt diverse Kritiken gelesen, die eigentlich alles außer For All Mankind so mittel bis schlecht fanden. Also sowohl diese große die Morning Show irgendwie ist wohl relativ abgestunken. Sie mit Jason Momoa ist wohl auch so eher so mittelgut. Keine Ahnung, ob man da jetzt darauf vertrauen darf, auf diese Kritiken, aber es wirkt jetzt erstmal nicht, als hätten sie so die großen Hits gelandet. Also ich weiß auch nicht, woher da meine Vorurteile kommen, aber alles, was mit Spielinhalten, also Videoinhalten, Serien mit Apple zu tun hat, da fasse ich nicht mit Spitzenfingern an. Planet of the Apps. Das war bislang alles cringy. Planet of the Apps, das große Magnus Opum. Ja, nein. Wir werden sehen. Viele der Hörer und Hörerinnen werden ja wahrscheinlich auch einen Zugriff haben, wenn sie sich irgendwie in letzter Zeit ein Apple-Gerät gekauft haben. Gelten jetzt Uhren auch oder nicht? Das habe ich jetzt noch nicht recherchiert, tatsächlich. Aber ja. Naja, vielleicht braucht so ein Service auch einfach Zeit. Tja. Kann ja auch sein. Aber auch hier wird gelten, man wird sich wahrscheinlich nicht die Blöße geben und irgendwelche Einschalt- oder Abo-Zahlen zu veröffentlichen und das irgendwie schön alles intransparent als es läuft alles super bei den Services verkaufen. Ja. Dann noch eine kuriose Meldung zum Thema Apple, nämlich der Flughafen San Francisco wird jetzt wohl von Apple neu gestaltet und upgegradet. Sie wollen nämlich das United Terminal irgendwie so ein bisschen erneuern. Apple ist wohl der größte United-Kunde, gerade in San Francisco. Und dementsprechend haben sie da auch Mitspracherecht, wie der Flughafen aussehen soll. Irgendwie, ich habe gelesen, pro Tag irgendwie 30 Business-Class-Sitze nach Shanghai oder so. Ach, sehr schön. Ja. Also nur für Apple. Aber nun. Ja, ich finde, sie sollten Unterhaltungs- und Snacks in der Customs Area bauen. Also da, wo man nach in den USA ankommt. Ja, genau. Also vielleicht machen sie das so, dass man dann in dieser Area, wo man ja eigentlich keine Telefone benutzen darf und auch nicht fotografieren, dann irgendwie nur iPhones benutzen darf oder so. Aber ich glaube, es handelt sich sowieso alles um Bereiche des Flughafens, die du als Normalsterblicher sowieso nicht siehst, sondern nur als Apple-Reisender. Naja. Wir werden da das weiter im Auge behalten. Vielleicht erfährt man ja mehr, was sich tatsächlich ändert, ob Apple jetzt irgendwelche Eye-Duschen da einbaut oder von Johnny Ive designte Armaturen in den Badezimmern für die First-Class-Reisenden. Mal sehen. Kommen wir zum leidlichen Thema Kotaku. Das ist ja so ein bisschen traurig diese Woche. Ja. Willst du uns da was zu erzählen? Aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich alles ziemlich verwirrend finde. Ja. Also es gibt wohl von einigen Webseiten im Netz, sehr bekannten Webseiten, einen neuen Besitzer. Ich habe nicht nachlesen können, seit wann der Besitzer ist. Also was hier neu überhaupt bedeutet. Und zwar ist es GO Media. Haben unter anderem Gizmodo, Jezebel, Deadspin, Kotaku und weitere. Haben wohl die schöne alte Tradition der selbst abspielenden Videos mit Sounds wieder ausgegraben und auf ihren Webseiten eingesetzt. Und die Redakteure der Webseiten fanden das wohl nicht so toll und haben dann in einer gemeinsamen Aktion einen redaktionellen Artikel geschaltet, dass sie das doof finden. Das wiederum fand dann der Mutterkonzern doof und hat diese Artikel von den Webseiten gelöscht und da gab es jetzt Quabbel. Und im Endeffekt hat es unter anderem auch dazu geführt, dass ein Redakteur von Deadspin entlassen wurde, weil der sich zu wenig auf Sport beschränkt hat auf der Webseite. Und ich weiß nicht, es ist alles ein bisschen durcheinander. Es gibt auf jeden Fall Solidaritätsbekundungen und ich weiß nicht, ob du da noch mehr mitgekriegt hast. Es scheint gerade zu passieren, diese Story auch. Ich kann auf jeden Fall noch kurz die Verkaufsgeschichte der Gizmodo Media Group nachreichen. Das war ja so, dass es ursprünglich in dem Gawker-Prozess betroffen war. Wir erinnern uns, Peter Thiel hat diesen Prozess gegen Gawker finanziert von, wie heißt er, dieser Wrestler? Dings. Ich hab's vergessen. Ich weiß nur noch, dass der andere Bubba the Love Sponge heißt und Hulk Hogan. Genau, Hulk Hogan. Da haben sie ja verloren, Gawker, und deswegen waren sie dann bankrott. Und dann hat sie Univision gekauft. Und das war aber alles auch nicht für die Ewigkeit gemacht. Und jetzt im April 2019 hat Great Hill Partners Gizmodo Media Group gekauft. Und das ist quasi die Entity, die jetzt als GO Media hier in diesem Dings auftaucht und sich entschieden hat, diese interessanten Ads zu schalten, die einen anplärren, wenn man die Seiten aufmacht. Es scheint auch so ein kleines Quäntchen von Kulturkampf zu haben, oder eine Dimension von Kulturkampf bei der ganzen Sache, denn offensichtlich springen gerade auch die ganzen Gamergater drauf an. Ja klar, die haben ja sowieso... Und feiern das. Die haben ja sowieso den Kotaku auf dem Kicker. Das heißt ja irgendwie, der größte Gamergate-Reddit heißt ja auch Kotaku in Action. Sprich, Kotaku ist deren Hauptziel als... Das sind die bösen, Anführungszeichen, SJWs, die uns irgendwie die Spiele kaputt machen wollen. Das war ja irgendwie auch, die waren ja auch im Zentrum dieser ganzen Kontroverse um Zoe Quinn, die damals vorgeschoben wurde, um einfach Frauen zu belästigen. Deswegen ist Kotaku da immer, also deswegen freut sich die Gamergate-Blase da einfach über, wenn es Kotaku nicht gut, schlecht, wenn es nicht gut geht. Ja. Naja, gut. Wir werden sehen. Ja. Alles doof. Kommen wir zu anderen, jetzt wollte ich sagen, erfreulichen Nachrichten. Nee. Stimmt aber nicht. Naja, vielleicht doch erfreulich. Naja, wer weiß. Für die armen Entwickler, die an The Last of Us Part 2 arbeiten, die haben jetzt natürlich noch ein bisschen Schonfrist und müssen vielleicht, oder wahrscheinlich müssen sie einfach nur länger crunchen und nicht weniger genau, crunchen. Genau, das habe ich nämlich auch gehört, dass so eine Verschiebung dann meistens einfach nur heißt, dass dein Crunch länger wird. Ja. Insofern. Also, The Last of Us Part 2 wurde verschoben von Februar auf den 29. Mai, also 2020, also eine gehörige Verschiebung. Wahrscheinlich wird dadurch dann auch Ghosts of Tsushima. Tsushima, ja. Oder? Keine Ahnung. So ähnlich. Ich habe mich ja damals nicht für das Spiel interessiert, deswegen habe ich mir den Namen auch nicht richtig gemerkt. Aber auf jeden Fall wird es wohl auch verschoben. Aufgrund dessen. Wir werden sehen. Alles, was man bislang von Last of Us Part 2 gesehen hat, wirkte ja alles nach sehr, sehr advanceder Technik. Das heißt, das würde mich nicht wundern, wenn es da noch Probleme zum Ausbügeln gibt. Ja. Ist ja auch nicht ganz ausgeschlossen, dass sie es dann nochmal verschieben und sagen, okay, es kommt doch bloß auf der PlayStation 5. Ja. Wobei das Sony untypisch wäre, aber gut. Ja, das ist so untypisch auch nicht, also hatten wir schon auch. Nein. Naja, mal sehen. Also ich kann mir einfach vorstellen, dass die technische Probleme haben. Hm. Ich hoffe nicht, dass sie noch storytechnische Probleme haben, weil dafür ist es ein bisschen spät. Ja. Aber das weiß man nicht. Weiß man nicht. Von der einen Games News zur nächsten Games News. Und zwar Disco Elysium, da habe ich jetzt auch schon viel Gutes drüber gehört. Zunächst nur auf Steam. Ja, also ich wollte einfach es erwähnen, nicht, dass Leute denken, wir sind ignorant. Disco Elysium, das von einigen Menschen als Spiel des Jahres gehandelt wird. Ich sag ja keine Chance, weil mir fallen da andere ein, aber egal. Gibt's wohl momentan nur für PC und dann auch auf Steam. Ich habe jetzt einen Artikel verlinkt, der nicht wirklich ein Artikel ist, also eventuell irgendwann PlayStation 4 und Xbox Version, aber da ist wohl jetzt gerade nichts. Ich wollte das bloß erwähnen, weil das bedeutet für mich, dass ich es nicht spielen kann und dazu auch nichts sagen werde in diesem Podcast in der Zukunft. In der Zukunft. Bis da ein Port passiert, aber es scheint wohl sehr gut zu sein, auch wenn ich ja dann zusätzlich noch sagen muss, dass ja RPGs jetzt nicht so mein Genre sind. Hm. Ich habe nämlich auch diese Woche total mit mir gehadert, ob ich mir The Outer Worlds hole, das RPG, das ja ein bisschen so Fallout-mäßig angelehnt ist, weil der Entwickler hat damals Fallout New Vegas gemacht. Und da denke ich mir dann aber, ich glaube, ich mag keine RPGs, also so richtige RPGs, wo es wirklich um Charakterentwicklung und Perks und so Kram geht. Hm. Ich habe mich dann nicht getraut und dann habe ich in den Store geguckt und ein anderes Spiel gefunden. Vielleicht können wir dann gleich das sogar vorziehen. Und zwar After Party ist erschienen gestern, am Dienstag. Oh. Ja, und zwar After Party, erschienen für im Epic Store für Mac und PC. Einer der wenigen Spiele, die auch im Epic Store für Mac sind. Für Xbox One und PlayStation 4 ist der das neue Spiel der Macher von Oxenfree. Also ah, cool. Ah, okay. Entertainment. Ist eins dieser Spiele, die schon lange angekündigt waren, und ich empfinde das fast so als Trend, dass jetzt diesen Herbst ganz viele Spiele kommen, die ich seit Ewigkeiten beobachtet habe. Hm. Also Jenny LeClue und Manifold Garden und After Party und so weiter. Aber es sind so viele, dass viele da komplett runterfallen. Ja. Da ist ein Spiel, da warte ich 5 Jahre drauf und dann gebe ich dem, oder Overland ist das beste Beispiel, dann gebe ich dem 2 Minuten Zeit und es überzeugt mich nicht und ich spiele es nicht mehr weiter. Es ist richtig tragisch, finde ich. Hm. Gut, After Party hat mich in den ersten 5 Minuten auch nicht überzeugt. Vor allem wegen technischer Dinge. Aber in Minute 6 musste ich weinen. Oh. Nein, nicht weinen, ich musste lachen, denn es ist ein unglaublich lustiges Spiel. Es ist so, wie ich damals Monkey Island rezipiert habe. Wenn ich jetzt Monkey Island spiele, dann lache ich da nicht mehr so drüber. Aber ja, also es war ein Spiel, wo ich laut gelacht habe, alleine vor dem Fernseher. Okay. Und das passiert ja nicht so oft. Hätte ich jetzt auch nicht erwartet, weil Oxenfree war ja eher stimmungsvoll. Und Afterparty ist eher lustig. Ich bin dann relativ schnell froh gewesen, dass ich es mir geholt habe. Macht Spaß. Vom Spielgenre ist es ja so, im Grunde läuft das Spiel mehr oder weniger von sich ab. Du kannst zwar die Figur steuern, wo sie hingeht, aber es geht hauptsächlich um die Dialoge. Also es sind zwei Protagonisten, ein junge Milo und Lola, eine junge Frau, die vielleicht kann man das sogar spoilen, weil das ist die Prämisse, die war in jedem Trailer, die in der Hölle landen. Hm. Ja, das ist auch das Erste, was du siehst, wenn du auf die Webseite gehst. Also. Genau. Und sie versuchen halt aus der Hölle rauszukommen. Und sie unterhalten sich, es ist eine schöne Dynamik zwischen den beiden. Du übernimmst die beiden abwechselnd, also das Spiel entscheidet immer selber, wann welche Figur gerade benutzt wird und kannst eigentlich nur Dialoge auswählen oder trinken. Das ist eine neue Mechanik. Also ich würde eher sagen saufen. Es gibt verschiedene Getränke zu trinken, dann wabert auch der Screen so vor sich hin. Und die unterschiedlichen Getränke haben unterschiedliche Effekte, also manche eher aphrodisierend oder du wirst lockerer oder du sprichst wie ein Pirat. Ha. Ja, das ist so eine neue Mechanik. Man kann rumlaufen, das auch, und es ist ein bisschen open-worldiger als, das ist eigentlich Quatsch. Es ist lustig, weil Oxenfree war ja schon open-worldig, da konntest du auch hingehen, wo du mochtest. After Party ist aber mehr so klassisch open-worldig, so ein bisschen Ubisoft open-worldig mit einer, also du hast halt nicht mehr einen Ort, der zusammenhängt, das war bei Oxenfree so, sondern hast halt viele kleine Orte, zwischen denen du hin und her reist. Und du hast auch eine Art Questlog. Ich bin mir nicht sicher, ob ich diese Entwicklungen jetzt so gerne mag. Was man dem Spiel anmerkt, ist, es ist technisch noch ziemlich rough an einigen Ecken. Okay. Das ist total lustig, weil es beginnt optisch erstens nicht besonders toll, dann wird es optisch plötzlich total faszinierend wegen der Lichtstimmung und so. Es hat auch so diesen kleinen, diesen Link's Awakening-Effekt ein bisschen oder Trüberbrook-Effekt, als würdest du so in ein Puppenhaus reingucken. Mhm. Den mag ich ja immer ganz gerne. Sieht da auch wieder anders aus als bei den anderen Spielen. Aber die Animationen funktionieren nicht immer. Also manchmal springen die Figuren gerade so im Background oder die Nebencharaktere, als wären sie halt nicht fertig geworden. Oder du fällst in den Boden rein und stehst dann auf oder wirst irgendeine Position teleportiert. Die Animationen dazwischen, die offensichtlich fertig geworden sind, sind aber sehr gut. Oh. Also ein ganz komisches Gefühl. Was das angeht. Ich habe mich sehr aufgeregt über das Menü. Das ist so ein Pet-Peeve von Dom eigentlich, so Menüpunkte, wo man nicht merkt, ob sie ausgewählt sind oder nicht ausgewählt. Und das ist super toll, weil da steht Untertitel und daneben ist ein Häkchen. Okay. Und dann bin ich aus dem Menü rausgegangen und dachte, hä, warum werden die Untertitel nicht gezeigt? Bin ich nochmal ins Menü, hab den Punkt angewählt, dann wird das Häkchen heller. Oh. Nee, oder? Also ich habe schon viel erlebt und also nein. Also ich verstehe auch nicht, warum es für Videospielprogrammierer so schwer ist, vernünftige UI zu machen. Ich habe auch schon Videospielprogrammierern dahingehend geredet und die haben offensichtlich irgendwie null Gespür dafür und finden das super schwierig als Thema. Und aber dann muss man sich halt jemand holen, der sich damit auskennt und das irgendwie hinbekommt. Und ach, bunte Haken und nein, aufhören. Ja, was auch ganz schlimm ist, ich drifte zwar ab, aber was auch ganz schlimm ist, ist bei Nebel der Welt, das ist ja diese App, wo man aufzeichnen kann, wo man ist. Ja. Da drückst du dann auf den Aufzeichnen-Knopf und dann steht da Aufnahme beginnen und Aufnahme stoppen. Das haben sie sogar verbessert, aber das, ich weiß nicht, ob das nicht vorher dran stand. Also so Knöpfe, wo die Handlung als Label dran steht. Da weißt du nie, zeigen die den Status an? Ja. Also Ton an. Heißt es, wenn ich den Knopf drücke, mache ich den Ton an oder ist er gerade an? Ja. Aber Ton an ist sogar noch so missverständlich dahingehend, ob es jetzt irgendwie halt macht den Ton an oder der Ton ist an heißt. Aber Aufnahme beginnen ist ja irgendwie einfach auch falsch, wenn das kommt, wenn man die Aufnahme schon begonnen hat. Also es ist einfach so zeitlich schon falsch. Und bei Afterparty, da gibt's halt noch ein paar Mängel. Also zum Beispiel ist mein Controller leer gelaufen, läuft das Spiel einfach weiter. Das sind eigentlich Sachen, wo Sony normalerweise die Zertifizierung verweigert. Ha. Bei so kleinen Dingen auch. Weil dann muss das Spiel pausieren, wenn der Controller leer läuft. Naja, also ganz interessant. Ich würde mal sagen, es hat ein bisschen ein Telling Lies Syndrom. Aha. Also Telling Lies, wir erinnern uns, der Nachfolger von Her Story, dass es das gleiche Grundgerüst nimmt, aber anders einsetzt und teilweise nicht überlegt, was mache ich denn jetzt gerade anders und welche Konsequenzen hat es. Ja. Also beispielsweise bei Oxenfree war das so, du bist eigentlich die ganze Zeit im Spiel rumgelatscht, also fast immer. Und währenddessen haben die Personen gesprochen und es hat gut funktioniert. Bei Afterparty ist es viel öfter so, dass du auf einem Screen bist, da gar nicht weggehen kannst. Und dann sitzt du halt einfach da und schaust dir den Dialog an, wie bei einer Cutscene. Das ist okay, weil die Dialoge sind, fand ich, wirklich unterhaltsam und das ganze Setting und so. Aber du hast halt nichts zu tun in dem Augenblick. Und das ist sehr, sehr schade, dass sie das irgendwie nicht ganz eingesetzt haben oder ihr eigenes System mal wieder nicht richtig verstanden haben, wie man das einsetzen muss. Weil da latsche ich lieber und schaue mir die Umgebung an. Ja. Also das ist ein bisschen seltsam und ob das Open World Ding dem Ganzen so gut tut, weiß ich auch nicht. Also wie gesagt, ganz am Anfang fand ich doof und dann ging es sehr schnell in eine Richtung, die mir gefallen hat. Ich bin gespannt, ob ich dann weiter dranbleibe oder ob es ein bisschen repetitiv wird. Bis jetzt mag ich sehr gerne. Ein sehr schönes Zwischenspiel jetzt, bevor ich mich dann mit Death Stranding beschäftigen muss. Muss. Ich hoffe ja immer noch, dass es was Interessantes ist. Schönes Teil, wenn ihr Oxenfree mochtet, ist wieder sehr gut geschrieben. Einer der Nebencharaktere wird von Ashley Birch gesprochen, also der Aloy aus Horizon Zero Dawn. Überhaupt, die Sprecher sind fantastisch. Also das macht wirklich Spaß, da zuzuhören. Das ist cool. Und ich mag auch die Charaktere einfach, die beiden Hauptcharaktere. Okay. Die gefallen mir gut. Das ist ja dann die halbe Miete. Genau, also es ist auf jeden Fall unterhaltsam. Aber sie haben ein paar kleinere Probleme. Vielleicht war das damals dann doch ganz gut, dass sie Oxenfree nur auf der Xbox gebracht haben zuerst und PC und man dann ein bisschen Zeit hat, so die gröbsten Schnitzer auszubügeln. und halt auch nicht gleich so viele verschiedene Konsolen, sodass du dann die Qualität nicht auf allen gleich halten kannst. Mhm. Auf der anderen Seite, was beschwere ich mich, dass ich ein Spiel jetzt spielen kann. Ja, wobei, ich habe tatsächlich auch bei Outer Wilds gehört, dass es am Anfang ein paar Bugs gab, die eher unangenehm waren. Und ja, manchmal kriegt man halt die bessere Version, wenn man ein bisschen wartet. Ja, ja. Wie bei iOS. Wo wir jetzt schon voll in den Konsum reingecrashed sind mit Afterparty, kann ich auch eine Spielempfehlung zum Besten geben. Bei mir ist es jetzt ein bisschen spezieller. Ich möchte nämlich empfehlen NantGame.com. Das ist ein Browserspiel, wo man einen Computer baut aus NAND-Bausteinen, also nicht und. Und es fängt quasi an, indem man, also man baut zuerst einen NOT und dann baut man ein AND und dann baut man ein OR und dann baut man ein XOR, also ein exklusives Oder. Und von da arbeitet man sich langsam hoch, dass man Zahlen addiert und dass man Flipflops baut und RAM und Conditions, Opcodes, whatever. Also man kriegt da immer so eine Aufgabe, die ist immer relativ bewältigbar, vor allem wenn man halt so ein bisschen Grundwissen, was Logik und Computerinnereien hat. Aber es wird dann sehr schnell doch auch sehr komplex, macht aber zumindest einer sehr speziellen Zielgruppe vermutlich sehr viel Spaß. Ich find's ganz schön. Ich bastel da immer in meiner Freizeit ein bisschen dran. Ist ein ganz okayes Interface. Man zieht da quasi diese Bausteine auf so ein Spielfeld und verknüpft dann Outputs mit Inputs und hat immer auch so eine Tabelle, wo man dann überprüfen kann, mit welche Inputs, welche Outputs erzeugen sollten. Und das klappt ganz gut und macht Spaß. Und ist kostenlos. Großartig. Ja. Ich weiß nicht, ob ich die Zeit habe, mich reinzufummeln, aber das klingt toll. Ja. Das ist bestimmt was für Dom. Also insofern, wenn er hier das hört. Ich glaube, der sucht auch gerade ein bisschen Filler. Er wollte von mir Empfehlungen für Apple Arcade. Da wusste ich dann auch nicht, was ich sagen soll. Ja. Weil es gibt eigentlich noch so viele Spiele und ich habe keinen Bock, sie mehr anzugucken. Ja, das Apple Arcade-Problem. Aber wo wir schon über Apple Arcade sprechen, können wir auch gleich zum Nachklapp. Und da geht es um Manifold Garden, seines Zeichens auch Apple Arcade-Mitglied. Ja, ich wollte anteasen, Dom ist schon durch, ich noch nicht. Ja. Ich habe den großen Fehler gemacht, dieses Spiel so zu spielen, wie man ein Mobile-Spiel spielt, aber wie man dieses Spiel auf keinen Fall spielen darf, nämlich in Häppchen. Ah, okay. Weil die Levels sind sehr, sehr groß und wenn du da eine Unterbrechung machst, dann kennst du dich null aus. Ach viel. Also es gibt halt wenig Landmarken, die wirklich eindeutig zuordnenbar sind, dass ich sage, okay, hier war ich schon mal, weil die Grundelemente sind halt sehr wenige. Also es gibt Bäume und es gibt Strahlen und es gibt Würfel, aber es wiederholt sich alles und ähnelt sich oft auch unter den Levels. Und was ich halt überhaupt nicht verstanden habe, ist dieses, wo sind die Puzzles und wo ist das Hub? Also irgendwie scheint es da so Hubs zu geben, wo man in die Puzzles dann reinkommt. Und dann bin ich irgendwie von der Kante runtergeflogen und habe jetzt gerade überhaupt keine Ahnung mehr, wo ich mich befinde. Dom hat mir den Tipp gegeben, dass ich den Strahlen folgen soll. Ich bin immer noch der Meinung, ich hätte es lieber auf dem Mac gespielt, habe aber immer noch kein Catalina. Ha. Ja. Naja, als zweiten Kurznachklapp noch ein Hinweis zu Lonely Mountains Downhill. Da habe ich jetzt schon ein paar mehr Strecken freigespielt. Eine Sache, die finde ich ziemlich doof, und zwar, wenn du so eine Strecke fährst, dann ist die in Abschnitte aufgeteilt und du versuchst halt jeden einzelnen Abschnitt schnell zu fahren oder schneller als vorher. Und das Coole ist, an der Abschnittsgrenze wird dir so angezeigt, oben links wird dir angezeigt, was ist die Bestzeit. Aber das ist die globale Bestzeit. Und das ist ja nicht wirklich das, was ich verbessern will, sondern ich will meine Zeit verbessern. Ah, okay. Ich habe positive Rückmeldung, das wird wohl in irgendeinem der kommenden Updates verbessert werden oder eine Option werden, dass man da auch die eigenen Zeiten angucken kann. So ist es halt ein bisschen nervig, weil du erst ganz am Ende der Strecke überhaupt rauskriegst, ob du jetzt schneller warst oder nicht als vorher. Naja. Ja. Naja, aber es ist doch schön, da zu hören, dass du da nicht der Einzige bist, der dieses Feedback hat. Genau. Und ansonsten, oh, ich habe immer noch viel Spaß gehabt, da Strecken zu erkunden. Ja, ich hoffe, unsere Hörer und Hörerinnen haben auch viel Spaß gehabt diese Woche beim Hören der Sendung, weil sie ist nämlich jetzt zu Ende. Und ihr hört uns vermutlich bald mal wieder. Also ich kann jetzt nichts versprechen, weil ich persönlich bin ja jetzt 2-3 Wochen nicht da. Aber wenn sich der Rest der Runde zusammenfindet und eine Sendung aufzeichnet, dann schneide ich die auch gerne und lade die hoch. Und dann könnt ihr das hören, wenn ihr hier einschaltet auf diesem Podcast-Kanal. Bis dahin aber, Servus und Baba. Ja, vor allem ist dann der Tod schon gestrandet. Bis dann.